stark gegangen sein. Ein Rebell auf Lebenszeit. Und von Wegen erwachsen werden, dafür haben wir keine Zeit. Und wenn man dir sagt, genieß für eine Zeit, denn deine Jugend bleibt nicht für die Ewigkeit. Und wenn man dir sagt, genieß für eine Zeit, denn deine Jugend bleibt nicht für die Ewigkeit. Wenn ich auf die Fotos sehe, von vor so langer Zeit, da kommt's mir vor, als ob es gestern war. Und es ist doch trotzdem so weit. Und einzig das Versprechen, das ist es doch, was bleibt. Ganz egal, was auch passiert, ich bleib Rebell auf Lebenszeit.